Erster, ich wünschte, du wärst wie mein Bruder. Meine Mutter hat uns beide gestillt. Wenn ich dich draußen träfe, würde ich dich küssen. Niemand würde mich dafür schlecht finden. Zweiter, ich würde dich zu meiner Mutter nach Hause bringen. Dort würde ich dir Wein mit Gewürzen geben. Ich würde dir auch Granatapfelsaft geben. Drittes, sein linker Arm soll unter meinem Kopf sein. Sein rechter Arm soll mich umarmen. Vierter, ich sage euch, Frauen von Jerusalem, weckt die Liebe nicht auf. Lasst die Liebe schlafen, bis sie selbst erwachen will. Fünfter, wer kommt dort aus der Wüste? Sie lehnt sich an ihren Geliebten. Unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Dort hat deine Mutter dich geboren. Sie hatte dabei Schmerzen. Sechster, lege mich wie einen Ring an dein Herz. Lege mich wie einen Ring an deinen Arm. Liebe ist stark wie der Tod. Leidenschaft ist fest wie die Unterwelt. Ihre Glut ist wie Feuer. Es ist eine Flamme von Gott. Siebter, viel Wasser kann die Liebe nicht löschen. Große Flüsse können sie nicht wegspülen. Wenn jemand alles Geld für Liebe geben will, wird man ihn nicht achten. Achter, wir haben eine kleine Schwester. Sie ist noch jung. Was sollen wir mit ihr tun? Was machen wir, wenn ein Mann sie heiraten will? Neunter, ist sie wie eine Mauer, bauen wir einen silbernen Kranz darauf. Ist sie aber wie eine Tür, machen wir sie mit einem Holzbrett zu. Zehnter, ich bin wie eine Mauer. Meine Brüste sind wie Türme. Darum habe ich Frieden gefunden. Er hat es gesehen. Elfter, König Salomo hatte einen Weinberg in Baal-Hamon. Er gab den Weinberg an Wächter. Jeder Wächter sollte 1000 Silbermünzen geben. Das war für die Früchte vom Weinberg. Zwölfter, mein eigener Weinberg ist für mich da. 1000 Münzen sind für dich, Salomo. 200 Münzen sind für die Wächter. Dreizehnter, du wohnst in den Gärten. Deine Freunde hören auf deine Stimme. Lass mich deine Stimme auch hören. Vierzehnter, lauf weg, mein Geliebter. Sei schnell wie eine Gazelle. Sei wie ein junger Hirsch auf den Bergen mit Balsam.